ich ein Mädchen gut, mach ich sie gleich an. Ich kriege, was ich will, ich bin ein Mann. Ich betöre sie mit meinem Tanz, ich schmieg mich an sie ran. Ich kriege, was ich will, ich bin ein Mann. Meine Groupies stehen Schlange, sie wissen, was ich kann. Ich kann nicht nur gut singen, ich bin ein Mann. Früher war ich langweilig, heut beten sie mich an. Meine erotische Ausstrahlung macht mich zum Mann. Ein Kuchen ist kein Knäckebrot, ein Tempel ist kein Haus. Ein Bier ist auch kein Hustensaft, ein Mann ist keine Maus. Ein Kuchen ist kein Knäckebrot, ein Tempel ist kein Haus. Ein Bier ist auch kein Hustensaft, ein Mann ist keine Maus. Nee, ist klar.